Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3 von Friedrich von Schiller und Christian Gottfried Körner. Dresden, November 1788. Dass ich dir erst heute über deine Geschichte schreibe, wird dir begreiflich werden, wenn du erfährst, dass am Montage, als der Transport ankam, Professor Ernesti von Leipzig bei uns war, der mir bis zum Donnerstage beständig auf dem Halse lag, so daß ich nur Viertelstunden wegstehlen konnte, um zu lesen. Du kannst denken, wie gern ich ihn sah. Ich widerrufe meine ehemaligen Äußerungen nicht. Bei allem Verdienst, das man dieser Arbeit nicht absprechen kann, ist es doch nicht das höhere Verdienst, dessen du fähig bist. Der Gesichtspunkt, den du auf der fünften Seite angibst, ist deiner wert und zeigt, was man von dir zu erwarten gehabt hätte, wenn es dir in deinen jetzigen Verhältnissen möglich gewesen wäre, ein historisches Kunstwerk zu liefern. Dass du aus diesem Gesichtspunkte nicht immer gearbeitet hast, scheinst du in der Vorrede selbst zu fühlen. Dieser Teil soll nur Einleitung sein, sagst du, aber jene interessante Idee, von der das Ganze seine Einheit erhält, sollte doch auch in diesem Teile die herrschende sein. Und mir deucht, dass du dich bei der Ausführung mehr für einzelne Charaktere und Situationen als für das Ganze begeistert hast. Auch begreife ich die Ursachen wohl. Die vorhandenen Materialien waren zum Teil im Widerspruch mit deinem Ideale. Eine Zeit lang suchtest du durch weitere Nachforschungen diese Widersprüche zu vereinigen, aber endlich ermüdetest du in dieser Arbeit und gabst in deiner jetzigen Lage die Hoffnung auf, deine höheren Forderungen zu befriedigen. Du wolltest dem gesammelten Stoffe die beste mögliche Form geben und jede Gelegenheit nutzen, durch den Gehalt der Details für den Verlust an Schönheit des Ganzen zu entschädigen. Ein anderes Hindernis war die Unparteilichkeit, die du dir zum Gesetz gemacht hattest. Das Interesse für die Niederländer wird geschwächt, weil du dir nicht erlaubst, das Törichte und Niedrige in ihrem Betragen zu entschuldigen. Dies ist besonders merklich in der Periode nach Granvellas Entfernung, wo überhaupt die ganze Handlung stillsteht, wo man aufhört, für das Schicksal der Niederländer besorgt zu sein und wo ihre Großen, selbst Wilhelm nicht ausgenommen, so sehr unseren Unwillen erregen, dass man geneigt wird, für Philipp Partei zu nehmen. In Wilhelms Art zu handeln ist ein Schein von Inkonsequenz, der vielleicht zu vermeiden war, wenn du den Mangel an befriedigenden Nachrichten zuweilen durch Hypothesen ersetzt hättest. Er ist doch eigentlich der Held der Geschichte, und je mehr man sich für ihn interessiert, desto mehr wünscht man Aufschluss über sein ganzes Betragen. Hättest du, wie Gibbon, 10 Jahre deines Lebens in ungestörter Muße und mit allen Hilfsmitteln versehen dazu anwenden können, Materialien zu sammeln, zu verarbeiten und darüber zu brüten, so würde dein Werk freilich einen höheren Grad von Vollendung erreicht haben. Aber so wie es ist, bleibt es immer eine schätzbare Probe deines historischen Talents. Du hast gezeigt, dass du Fleiß und Genauigkeit in Benutzung der Quellen mit lebhafter Darstellung vereinigen kannst. Dein Stil ist einfach und edel, nur selten sind dir kleine Nachlässigkeiten entwischt. Bildersprache habe ich im Gange der Erzählung selten gefunden und beinahe nur da, wo entweder der Stoff eine Aufwallung von Enthusiasmus erlaubte oder wo er durch seine Trockenheit einen gewissen Schmuck notwendig zu machen schien. Je mehr es dir bei künftigen Arbeiten dieser Art gelingt, durch Anordnung des Ganzen das Interesse immer gleich lebhaft zu erhalten, desto weniger wirst du in einzelnen Stellen das Bedürfnis der Verschönerung fühlen. Die eingestreuten und nicht gehäuften Bemerkungen sind größtenteils von wahrem Gehalt. Weniger Ängstlichkeit in Befolgung deiner Vorgänger, so wirst du dir ebenso tiefe Blicke in die Bewegungsgründe der handelnden Personen erlauben als diejenigen sind, wodurch uns Tacitus so schätzbar wird. Im Ganzen genommen, also wünsche ich dir Glück zu diesem Produkte, wenn ich gleich überzeugt bin, dass du unter anderen Umständen noch mehr leisten konntest, als du geleistet hast. Die Fortsetzung dieser Geschichte wird mich freuen, noch mehr aber künftig einmal die Bearbeitung eines anderen historischen Gegenstandes, der wegen seines kleineren Umfanges weniger Zeit und Mühe zur Aufsuchung der Materialien erfordert und wo du also auf einem kürzeren Wege mit weniger ermüdender Handwerksarbeit als Schöpfer eines historischen Gemäldes zeigen kannst, was du vermagst. In der Rezension des Egmont haben mich die vorausgeschickten Bemerkungen über die Einheit des Stückes sehr befriedigt. Auch ist es dir gelungen, deucht mich, den rechten Ton der Kritik gegen einen verdienten Schriftsteller zu treffen, strenge mit Achtung, ohne affektierte Schmeichelei. Über Egmonts Liebe aber bin ich nicht mit dir einverstanden. Du glaubst, dass das Heroische seines Charakters dadurch verliert, und das geb ich zu, aber es fragt sich, ob dies ein Fehler ist. Muss es denn eben Bewunderung sein, was der Held eines Trauerspiels einflößt? Unsere Liebe bleibt Egmont immer bei allen seinen Fehlern. Er ist ein Tom Jones im Trauerspiel, und warum soll diese Gattung einen solchen Charakter ausschließen? Auch zweifle ich, ob das Stück durch mehr Übereinstimmung mit der Geschichte würde gewonnen haben. Ist es nicht schöner, Egmonts Sorglosigkeit zur Ursache seines Unglücks zu machen, als eine gewisse Unentschlossenheit zwischen Bleiben und Gehen, wo die Vermeidung eigener Gefahr mit Familienverhältnissen kollidiert? Hat die Sorge für Frau und Kinder und die Furcht, Vorteile des Überflusses zu entbehren, nicht etwas Prosaisches, wogegen man die Rolle von Klärchen und die schöne Szene mit Wilhelm, die alsdann auch ganz anders sein müsste, nicht gern vertauschen möchte? Die Verschwörung der Patsy ist nicht von dir, vielleicht von Jagemann. Du warst wohl sehr in Verlegenheit, um sie aufzunehmen. Stoff und Behandlung sind äußerst trocken, man begreift nicht einmal die Schwierigkeit des Unternehmens und warum zu einem Meuchelmorde so viele Anstalten nötig waren. Dazu hätte wenigstens die Rolle, welche die Medici in der Republik spielen, deutlicher angegeben werden sollen. Wo hast du denn die Jesuiten-Anekdote im Merkur her? Hast du eine noch nicht benutzte Quelle zur Geschichte dieses originellen Staats gefunden, so wäre es der Mühe wert, sie zu bearbeiten. Soviel ich mich erinnere, hat man bloß in Reynalds Geschichte eine interessante Darstellung dieses Gegenstandes, und dieser wird den Stoff gewiss nicht erschöpft haben. Dass du die Anekdote von der Gräfin Schwarzburg erhalten hast, ist hübsch. Sie hat uns alle interessiert. Mich deucht, du wolltest neulich deine medizinische Disputation von mir haben. Ich habe sie zufälligerweise gefunden, bis auf die Dedikation. Schreib mir, ob ich sie dir schicken soll. Bist du denn mit Schwans Handlung wegen deiner Trauerspiele zum Ziele gekommen? Ich finde, dass sie wegen der neuen Auflage ein Privilegium ausgebracht haben. Dies würde dich wenigstens nötigen, beträchtliche Änderungen zu machen, wenn du sie jetzt gleich einem anderen Buchhändler geben wolltest. Schmidt, der Verfasser der deutschen Geschichte, war in demselben Falle, und die neue Auflage seines Buches durfte auf der Leipziger Messe nicht verkauft werden, weil sie für einen Nachdruck galt. Mit der Übersetzung, die ich diesen Winter vorhatte, ist's nichts. Hilf mir doch, eine ähnliche Beschäftigung ausdenken. Wie wär's, wenn ich mich über die Fronde machte? Du musst nicht lachen, es wäre doch vielleicht möglich, dass einmal etwas fertig würde. Das Sujet interessiert mich, auch wäre es nicht übel, wenn der Abwechslung halber eine Verschwörung an die Reihe käme, die sich mehr durch interessante Charaktere als durch tragische Situationen auszeichnete. Und Huber kann doch jetzt nichts dergleichen machen. Die Quellen sind hier zu finden und größtenteils an sich interessant. Dies hindert übrigens nicht, dass ich nicht lieber noch Raphaels Korrespondenz fortsetzte. Auch kann beides beisammen bestehen, und es ist mein wirklicher Ernst, diesen Winter etwas hervorzubringen. Das Semper Ego Auditor Tantum fängt an, mich immer mehr zu drücken. Übrigens geht's bei uns nach alter Weise. Huber scheint Glück in seinem Posten zu machen. Stutterheim ist sehr mit ihm zufrieden, auch hat ihn der Koadjutor und sein Sekretär gelobt. Mit dem Gesandten hat er sich auf den Fuß der möglichsten Unabhängigkeit gesetzt und kommt gut mit ihm aus, so nachteilig auch die Gerüchte sind, die man von diesem hört. Er hat wenigstens Verstand genug, um die Notwendigkeit eines guten Vernehmens mit Huber einzusehen. Und dies wird ihm leicht, da Huber nicht mit ihm kollidiert, äußerst wenig Prätensionen an ihn macht, ohne sich doch von ihm eintreiben zu lassen, wie ich aus einzelnen Vorfällen weiß, und selbst sehr tolerant gegen ihn ist, ja sogar interessante Züge an ihm gefunden hat. Lebe wohl, Grüße von M. und D. K. Das bewusste Gedicht vergiss nicht mir zu schicken, sobald es fertig ist.